Bayern 2 Hörspiel Artmix. Am Mikrofon begrüßt sie Ralf Hohmann. Was war eigentlich? Irgendwas muss doch gewesen sein. Ja. Preisgekrönt und ausgezeichnet. Das Beste aus 70 Jahren Hörspielpreis der Kriegsblinden. Die renommierteste Auszeichnung der Kunstform in Deutschland. Seit 1952 wird sie jährlich verliehen an ein für einen deutschsprachigen Sender konzipiertes Originalhörspiel. Originalhörspiel, unter dem Fachwort werden Stücke verstanden, die originär, also ursprünglich, für diese Kunstform entwickelt wurden. Zur Unterscheidung von adaptierten Stücken, zum Beispiel aus der Literatur oder in der Radio-Zweitverwertung eines Kino- oder Fernseherfolgs. Diese Woche war es nun wieder soweit. In Köln, im Haus des Deutschlandfunks. Der 70. Hörspielpreis der Kriegsblinden geht an. Tusch und Applaus. Thomas Köck. Gratulation. Thomas Köcks Stück Atlas erzählt raffiniert von der Arbeitsmigration der 1980er Jahre. Und zwar in beiden deutschen Staaten. Von der Vertragsarbeit in der DDR und der Gastarbeit in der BRD. Am Beispiel der Boat People, der Geflüchteten des Vietnamkriegs, der Teil des Kalten Krieges war. Über drei Generationen entfaltet Thomas Köck eine Familiengeschichte, eine Suche nach Ursprung. Wir beginnen zusammen. Was heißt das eigentlich? Aus der Zeit fallen. Aus der Zeit fallen. Wieso nicht aus der Zeit stolpern? Wieso nicht aus der Zeit stürzen? Wieso nicht aus der Zeit herausgezogen werden? Wieso nicht aus der Zeit geraubt werden? Seiner Zeit beraubt werden. Was heißt das eigentlich, aus der Zeit fallen? Und wer darf hier überhaupt aus der Zeit fallen? Und kann man dann wieder in die Zeit zurück, aus der heraus man stürzt, fällt, schlittert, rutscht oder ist man dann für immer zeitlos? Und dann am Ende immer die Geschichte, die die Zeit in eine Ordnung bringt, was die Zeit von sich aus ja nun einmal nicht hinkriegt, eine Ordnung. Die Zeit schafft immer Unordnung, die Geschichte dann am Ende aufräumen muss. Und wer entscheidet das dann eigentlich? Welche Zeit? In welcher Geschichte eigentlich? Überhaupt vorkommen darf. Wem gehört die Zeit? Das Gewinnerstück 2021, Atlas, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Sie können es streamen in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie auch ein Gespräch mit dem Autor. Auf Bayern 2 bringen wir das preisgekrönte Stück Anfang Dezember. Thomas Köck, geboren in Oberösterreich, studierte in Wien, Berlin und Leipzig. Seine Theaterstücke werden im gesamten deutschsprachigen Raum gespielt. Seit 2015 entstehen Hörspiele. 2018 erhielt Thomas Köck den Literaturpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft und ein Jahr darauf den Mülheimer Dramatikerpreis, übrigens für die Theaterfassung von Atlas. Nominiert zum 70. Hörspielpreis der Kriegsblinden, der vorgestern am Mittwoch vergeben wurde, waren auch zwei weitere Stücke. Fünf Flure, eine Stunde. Der Berliner Medienkünstlerin Luise Voigt. Eine Art O-Ton-Reenactment der Realität in deutschen Altenheimen. Über die drängende Frage nach der Würde des Menschen am Ende eines langen Lebens. Und über die Bedingungen der Care-Arbeit derjenigen, die sich um sie kümmern. Und nominiert war auch eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Einsam stirbt öfter, ein Requiem. Von Gesche Piening. Die Münchner Schauspielerin, Regisseurin und Autorin widmet sich in ihrem Stück denen, die in unseren Städten einsam leben und einsam sterben. Ohne Trauergemeinde, von Amts wegen bestattet. Auch diese nominierten Stücke finden Sie in der ARD-Audiothek. Und gleich noch der Programmtipp. Von Gesche Piening gibt's hier im Hörspiel Artmix demnächst, das heißt nach den Ferien, ihr neuestes Hörspiel. Die Ursendung von Bin pleite ohne mich in Bayern 2 am 10. September, ein Samstag. Vergangenen Mittwoch gab's nicht nur den 70. Hörspielpreis der Kriegsblinden, pandemiebedingt wurde auch der 69. Kriegsblindenpreis ausgereicht, sozusagen nachgeholte Feierlichkeit für das Gewinnerstück vom letzten Jahr. Audio Space Machine. Ein Bauhaus-Konzeptalbum des Kunstduos Wittmann-Zeitblom. Hier im Hörspiel Artmix nun der in Rosenheim geborene Komponist und Performance-Künstler Georg Zeitblom mit By and By, I'm Going to See the King. I'm Going to See the King von Heaven End. Aus dem Sampler 100 Jahre Einsamkeit, erschienen auf dem Kölner Label Staubgold. Der Hörspiel Artmix auf Bayern 2. Der Hörspielpreis der Kriegsblinden ist mein Thema heute. 70 Jahre wird er nun vergeben und diesen renommiertesten Preis hat selbstverständlich auch der Bayerische Rundfunk immer wieder in den Süden geholt. 1974 zum Beispiel. Alfred Behrens, das große Identifikationsspiel. Ein wunderbares Stück, Science-Fiction mit Krimi-Elementen, Satire mit der Frage nach dem Verhältnis von Stars und ihrer Fanbase. Die repräsentative Würdigung übernahm seinerzeit der Bundesaußenminister und spätere Bundespräsident Walter Scheel. Ort der Preisverleihung? Deutscher Bundestag Bonn. Zuerst spricht der Vertreter der Kriegsinvaliden, Franz Sonntag.